alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles. Der Fußball aus Sicht der Physik. Der Ball hatte damals noch eine Seele, diese Gummihaut drinnen. Das ist das Thema der heutigen physikalischen Soiree. Und zu Gast bei Alois Schörkuber, der die Nummer 191 der physikalischen Soiree macht, ist Metin Tolan. Er ist Experimentalphysiker, Professor für experimentelle Physik an der Technischen Universität Dortmund. Ja, und er ist wirklich ein Experte für die Physik des Fußballs. Der Ball im Wandel der Zeit. Was hat sich da aus der Sicht des Physikers Wesentliches verändert und wie war dieser Lederball? In Österreich hat man gesagt, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, der Ball hatte damals noch eine Seele, diese Gummihaut drinnen. Ja, das stimmt. Der Ball war damals sogar ganz anders. Es war ein geschnürter Lederball, den man lange Zeit hatte, zum Beispiel 1954, aber auch noch bis in die 60er Jahre hinein des letzten Jahrhunderts. Ein geschnürter Lederball, und da sieht man schon, was an dem Ball anders war. Das Leder hat tatsächlich auch Wasser aufgenommen. Das heißt also, wenn es feucht wurde oder wenn es geregnet hat, konnte der Ball, der eigentlich nur 450 Gramm maximal schwer sein darf, das ist auch schon lange festgelegt worden in den Fußballregeln, der konnte plötzlich doppelt so schwer sein. Und da haben sie dann nicht nur 450 Gramm köpfen müssen, da mussten sie als Abwehrspieler vielleicht auch mal ein ganzes Kilo da wegköpfen. Da können Sie sich schon vorstellen, dass die früheren Spieler da doch etwas härter sein mussten. Und das hat natürlich die Flugeigenschaften des Balls vollständig verändert, weil es eben sein Gewicht verändert wurde. Das muss man sagen. Also das gibt es heute gar nicht mehr. Mit dem Aufkommen von Kunststoffbällen, also Bälle, die erstens aus Kunststoff sind und die zweitens auch sowas wie geschweißte Nähte haben, ist das Wasseraufnahmevermögen des Balles praktisch auf Null herabgesetzt worden. Ich glaube, das sind jetzt nur noch 0,01% oder 2% des Gewichtes des Balles, was sich durch dranhängendes Wasser verändern kann. Und das bedeutet, dass der Ball also im Verlauf des Spiels immer gleich schwer ist. Von der Zeit, wo es noch wirklich den Lederball mit Nähten geschnürt sogar gegeben hat, da gab es dann schon eine Zwischenzeit den plastifizierten Ball, der aber sehr schnell ist dann dieses Plastik aufgerissen, der hat dann auch wieder ganz komische genau. Eigenschaften und dieses Plastifizierte, die Sachen, die sind wie so eine Nylonsack ein bisschen weggehangen, also das war auch... Und das war schon so, und es gab auch noch eine weitere Zwischenstufe. Es gab den sogenannten Telstar-Ball, hieß der. Ich glaube, der ist zur WM 1970 das erste Mal aufgekommen. Das war der Ball, der dann so aussah, wie wir eigentlich den Fußball kennen, der aus verschiedenen Sechsecken und Fünfecken zusammengebaut wurde, die so zu einer Kugel zusammengenäht worden sind. Denn früher, diese geschnürten Lederbälle, das waren einfach große Lederlappen, die man um so eine Blase, wie Sie es vorhin gesagt haben, rum geschnürt hat. Und dass man aber eine Kugel, dass man fast eine annähernde Kugel bauen kann aus Sechsecken und Fünfecken, wenn man die geschickt zusammenstellt, ist erst so seit 1970 wirklich Mode gewesen. Und das sind so die Bälle, die wir so kennen mit diesen schwarzen und weißen Flächen. Übrigens ist das eigentlich von der Natur abgekupfert. Es gibt das sogenannte Fullerenmolekül, C60 heißt das. Das besteht aus Sechsecken und Fünfecken und wird in der Wissenschaft als Fußballmolekül bezeichnet. Es heißt ja, das Runde ins Eckige. War das eines der großen Probleme auch, dass man den Ball richtig rund bekommt? Weil ich habe als Kind immer mit ganz komischen Eiern gespielt, die sich verformt haben. Ja, das hat, unter anderem hat man deswegen ja diesen Ball wirklich aus diesen vielen kleinen Stofffetzen zusammen genäht, weil sie ihn dann etwas besser rund bekommen als mit diesen Leder, als sozusagen mit diesen Lederteilen oder mit diesen Lederflächen. Das stimmt schon. Man muss eins nur wissen. Wenn man jetzt sozusagen auf der Suche nach der perfekten Form des Balles wäre, ist man ja vielleicht auch. Dann könnte man sich ja jetzt die Frage stellen, warum nimmt man nicht eine perfekte Kugel? Ja, warum nimmt man nicht eine ganz glatte, perfekte Kugel? Heute könnte man die ja sicher herstellen. Man macht das einfach aus Kunststoff. Das mit dem Gewicht kriegt man auch hin. Die Antwort darauf ist, weil eine völlig perfekte, glatte Kugel sehr komische Flugeigenschaften hätte. Ronaldo würde sich freuen. Nee, der würde sich auch nicht freuen. Es würde sich nämlich keiner freuen. Der Ball würde wirklich in der Luft anfangen, ja, man würde es grob sagen, zu eiern. Vielleicht kennen Sie das auch, wenn Sie mit einem so glatten Plastikball am Strand, spielt man ja vielleicht manchmal mit so einem Plastikball, und wenn Sie da schießen, dann fliegt der plötzlich ganz komisch. Also der fängt an zu eiern, der bewegt sich plötzlich völlig erratisch. Und das hat dann nichts mehr sozusagen mit einem kontrollierten Spiel zu tun. Und das liegt schon daran, dass die Kugel selber, die perfekte Kugel, hat nicht die perfekten Flugeigenschaften. Das wusste man übrigens auch schon relativ lange. Also der Fußball, wir können jetzt schon eine Prognose abgeben. Die Prognose lautet, ein Fußball wird immer Nähte haben. Ja, sie müssen da zwar nichts mehr irgendwie zusammennähen. Heute werden die ja geklebt. Das sind so Kunststoffflächen, die so aufgeklebt werden. Aber die Nähte brauchen sie, um die Flugeigenschaften des Balles zu optimieren. Jetzt sind wir bei den Flugeigenschaften. Was gibt's da so für wesentliche Flugkurven, die Sie in einem Fußballspiel beobachten können? Das ist zunächst, wenn Sie ganz langsam schießen, also so vielleicht, wenn Sie Schüsse abgeben, so mit 20, 30 Kilometer pro Stunde Schussgeschwindigkeit, dann kriegen Sie die sogenannte Wurfparabel. Also diese Flugkurve kannte schon Galileo Galilei. Das heißt, ein Körper, den Sie irgendwie durch die Luft werfen und der nur letztlich der Schwerkraft unterliegt, der also nur von der Erde angezogen wird, der beschreibt eine sogenannte parabelförmige Flugbahn. Das ist eine Flugbahn, die symmetrisch ist. Also der erste Teil der Flugbahn bis zum Maximum sieht genauso aus wie der zweite Teil. Wenn Sie sich jetzt aber Schüsse angucken, die mit größerer Geschwindigkeit abgeschossen werden, also die zum Beispiel der Abstoß eines Torwarts oder auch ein Weitschuss von einem Spieler, dann sehen die ein bisschen anders aus. Dann hat man das Gefühl, dass der zweite Teil der Flugbahn so ein bisschen zusammengedrückt ist. Ja, das heißt also, es dauert länger, bis der Ball zum Maximum aufsteigt, und dann der zweite Teil der Flugbahn ist deutlich kürzer. Was Sie da haben, das sind sogenannte ballistische Kurven. Da sagt uns der Name schon, wo diese Flugbahnen eigentlich eine Rolle spielen. In der Ballistik, also wenn Sie Geschosse abschießen mit hoher Geschwindigkeit, sehen die Flugbahnen nämlich genauso aus. Und eine solche Flugbahn kommt zustande, wenn Sie den Luftwiderstand mit berücksichtigen. Der Luftwiderstand, und der macht sich allerdings nur bei relativ großen Geschwindigkeiten bemerkbar. Das heißt also, bei geringen Geschwindigkeiten spielt er halt einfach keine Rolle, und deswegen sehen die Kurven doch parabelförmig aus. Aber wenn Sie so einen Abstoß machen oder einen Freistoß oder einen Pass über 50 Meter, dann müssen Sie das berücksichtigen, und das sieht man auch. Also wenn man da mal drauf achtet, der Ball steigt bis zur maximalen Höhe auf, aber dann im zweiten Teil der Flugkurve ist die Flugkurve insgesamt kürzer als im ersten Teil. Die wirkt sozusagen zusammengedrückt. Das kann man übrigens auch völlig exakt berechnen, und ist bekannt, das habe ich auch getan. Und es gibt jetzt noch weitere Einflussmöglichkeiten auf den Ball, also weitere Kräfte, die wirken. Ich glaube, das Offensichtlichste ist, was heute allerdings keine so große Rolle mehr spielt, ist der Wind. Ja, also der Wind beeinflusst die Flugkurve eines Balles ganz enorm. Wenn Sie zum Beispiel 25 Kilometer pro Stunde Rückenwind haben, dann fliegt Ihr Ball schon gut 5 bis 8 Meter weiter. Und wenn Sie Gegenwind haben, ist es entsprechend so, dass die Flugkurve verkürzt wird. Und es passiert noch eine weitere Sache. Es ist so, wenn Sie einen Gegenwind haben, so von 25 Kilometer pro Stunde oder 30 Kilometer pro Stunde, dann ist es so, dass der Ball nach wie vor, wenn Sie ihn losschießen, steigt dieser Ball auf. Und zwar genauso, als wenn Sie keinen Wind hätten. Da sehen Sie fast keinen Unterschied. Nur dann kann es passieren, dass der fast senkrecht runterfällt. Also der bleibt quasi am Himmel stehen und fällt dann senkrecht runter. Und das sorgt natürlich für Verwirrung. Hat es auch schon bei Fußballspielen. Allerdings ist es so, in der heutigen Zeit mit diesen großen Stadien, und das werden wir ja in der Weltmeisterschaft auch sehen, die sind sehr gut gegen Wind abgeschirmt. Wind ist eigentlich gar nicht mehr das große Problem im Fußball. Allerdings noch, wenn Sie jetzt in dem Stadion spielen, was also keine großen Tribünen hat, da ist Wind noch ein sehr großer Faktor. Und es gibt dann auch noch eine weitere Sache, wenn Sie jetzt den Ball anschneiden, das heißt also, wenn Sie den Ball nicht nur gerade schießen, sondern ihn dabei in starke Rotation versetzen, Sie treffen ihn so ein bisschen seitlich, dann entsteht die sogenannte Bananenflanke. Das heißt, der Ball bewegt sich dann in einer Kurve. So können Sie um eine Freistoßmauer einen Ball herumzirkeln oder eine Flanke schlagen, die sich von der Abwehr wegdreht. Und das ist da, die Kraft, die da wirkt, ist die sogenannte Magnuskraft, benannt nach einem deutschen Physiker aus dem 19. Jahrhundert, der das allererste Mal untersucht hat. Das heißt, die Magnuskraft ist das, wo ich dem Effet gebe praktisch, in jeder Form. Genau. Egal, ob jetzt links, rechts oder ob ich mit dem Fuß unter den Ball hineinfahre, weil das kann man ja, ja auch, sodass er ja, dann natürlich stehen bleibt und praktisch runterfällt auch. Ja, das kann man alles im Detail analysieren, habe ich übrigens auch gemacht. Also erstmal, wenn Sie den Ball seitlich treffen, dann kommen Sie zur Bananenflanke, dann fliegt er in der Kurve, dann wirkt die Kraft auch seitlich und also dann hat man irgendwie das Gefühl, als ob da jemand von der Seite drückt. Wenn Sie jetzt den Ball etwas oberhalb der Mitte treffen, dann kriegen Sie einen sogenannten Topspin-Schuss. Genau wie beim Tennis ist das ein Topspin, ein Ball mit Vorwärtsdrall. Da wird die Flugkurve verkürzt und der Ball fliegt sozusagen flacher, als er eigentlich fliegen würde. Und das Gegenteil können Sie auch machen, wenn Sie den Ball unterhalb der Hälfte des Balldurchmessers treffen, dann kriegen Sie einen Rückwärtsdrall. Und da kommt der Effekt zustande, den Sie gesagt haben, dass der Ball sozusagen manchmal stehen bleibt und dann auch senkrecht runterfällt. Aber meistens können Sie dem Ball gar nicht einen so großen Rückwärtsdrall verleihen. Sie sollten das mit dem Rückwärtsdrall beachten, wenn Sie möglichst weit schießen wollen. Der Rückwärtsdrall sorgt dafür, dass bei gleicher Abschussgeschwindigkeit die Schussweite steigt. Das heißt, wenn Sie ganz besonders weit schießen wollen oder wenn Sie sehen, der Torwart steht weit vor dem Kasten und Sie wollen so aus von der Mittellinie ein Tor erzielen, hat man ja manchmal schon gesehen, dann müssen Sie ja sehr weit schießen. Dann müssen Sie dem Ball einen Rückwärtsdrall mitgeben, weil er dann noch sozusagen ein paar Meter gewinnt. Und wenn man mal in die Fußballgeschichte sozusagen guckt und mal die paar Szenen anguckt, wo wirklich Tore von der Mittellinie erzielt worden sind, weil der Torwart zu weit vorm Kasten stand, dann sehen Sie in den Zeitlupen immer, diese Bälle haben einen tatsächlichen Rückwärtsdrall. Und das machen die Fußballer wohl offenbar ganz intuitiv. Ich meine, vielleicht wissen Sie es auch, aber wahrscheinlich wissen Sie nicht die physikalischen Gründe, warum das so ist. Das nehme ich an, aber ich glaube schon, dass Sie das wissen. Das heißt, durch diesen Rückwärtsdrall gebe ich dem Ball eine besonders gute Flugposition oder er fliegt dann einfach in der Luft. Fördert das das Flugverhalten, oder was? Genau, das fördert, schauen Sie, es ist ja so, wenn Sie den Ball seitlich treffen, ja, also wenn Sie den Ball in eine Rotation versetzen und ihn seitlich treffen bei der Bananenflanke, dann wird er nach links oder rechts abgelenkt, ne? Und jetzt müssen Sie sich das nur sozusagen auf den Kopf vorstellen. Dann wird er nicht nach links oder rechts abgelenkt, sondern nach oben oder unten. Das heißt, da gibt's sozusagen eine Kraft, die den Ball wirklich auch nach oben drückt. Also das wäre so, als wenn jemand diesen Ball anhebt. Ja, das ist also quasi wie ein Flugzeug, das ja auch fliegen kann. Ja, und so eine Kraft wirkt dann auf den Ball. Ja. Eine Frage habe ich jetzt noch, dieser Unterschied, weil das war jetzt zum Beispiel ein gutes oder probates Mittel beim Abstoß, den Ball weiter zu bekommen. Genau. Es gibt aber Freistoßschützen und beim Freistoß ist man ja durch die Mauer eingeschränkt. Das heißt, der Schütze hat nicht die beliebige Flugkurve, er muss sich etwas ausdenken, um dieses Tor, das er ja zum Teil gar nicht sieht, zu treffen. Und da gibt es Schützen, die schaffen es, doch sehr scharf mit Effet über die Mauer zu schießen und im letzten Moment, man glaubt, der Ball geht einen Meter drüber, fällt der Ball dann unter die Querlatte. Wie geht das? Ja, das ist ein Mythos. Ja. Also es kann nicht sein, dass der Ball im letzten Moment sich plötzlich entscheidet, jetzt gehe ich unter die Querlatte. Also das ist schon eine kontinuierliche Kurve. Sie müssen immer bedenken, alles, was den Ball aus seiner Flugrichtung ablenkt, muss durch irgendeine Kraft zustande kommen. Das ist ein Grundgesetz der Physik. Das heißt also, angenommen, das wäre so, wie Sie es gesagt haben, der Ball fliegt sozusagen, der geht weit rüber und im letzten Moment würde er sich erst entscheiden, unter die Latte zu gehen, dann muss es da irgendeine Kraft gegeben haben, die ihn dahin bringt. Und in Wirklichkeit ist das eine kontinuierliche Kurve. Das heißt also, es deutet sich schon viel früher an, dass dieser Ball runterkommt. Es ist nur nicht so wie erwartet. Deswegen empfindet man das vielleicht als ungewöhnlich. Aber ich höre das hier immer von Cristiano Ronaldo, der das angeblich kann. Also ich finde, das ist nicht so. Also es sieht eigentlich ganz normal aus. Nur es ist eben ungewöhnlich, weil andere das in dieser Form nicht können. Es gibt ja auch Bälle, behaupten Torhüter, die werden relativ gerade aufs Tor geschossen und plötzlich machen sie einen Bogen und sind irgendwo, wo ich nicht weiß, dass er hingehen konnte. Ja, das sind die sogenannten Flatterbälle, die ja immer wieder für Diskussionen sorgen. Also dazu muss man Folgendes sagen. Also erstmal in der überwiegenden Zahl dieser Flatterbälle, wenn die Torhüter nachher behaupten, der Ball hat geflattert und deswegen haben sie ihn nicht halten können, sehe ich das am Bildschirm nicht. Ja, das ist schon mal das, was mich stutzig gemacht hat. Also es ist natürlich für den Torhüter die bequemste Entschuldigung der Welt, dass er sagt, der Ball hat geflattert, also bin ich nicht schuld, wenn ich den Ball reingelassen habe. Das muss man an einer Sache, auf der einen Seite auch mal wirklich sagen. Dann gibt's den zweiten, die Klasse von Bällen, wo man einfach erklären kann, die sehen dann im Fernsehen zwar so aus wie ein Flatterball, aber wenn man die genau analysiert, kommt raus, ist auch kein Flatterball. Was sich da nämlich bewegt hat, war die Kamera und nicht der Ball. Da hat ein Kameramann versucht, den Ball zu verfolgen und ist ein bisschen zu weit zur Seite gegangen und hat dann nachkorrigiert. Und das sieht dann so aus, als ob der Ball eine Schlangenlinie gelaufen ist, aber in Wirklichkeit war das der Kameramann. Und jetzt gibt's noch den dritten Teil der Bälle. Die sind tatsächlich so. Also da ist es tatsächlich so, dass der Ball ein bisschen eiert, wie man sagt. Das sind sozusagen die echten Flatterbälle. Das sind aber nur ganz wenige. Und diese Flatterbälle, da ist es so, dass der Ball wirklich zweimal die Richtung ändert. Dass er einmal die Richtung ändert, das ist ja die normale Bananenflanke, das können wir uns noch erklären, aber da ändert er zweimal die Richtung. Und da stellt sich heraus, das ist übrigens gerade auch ein aktuelles Forschungsgebiet von Leuten, die sich so mit Hydrodynamik beschäftigen. Es ist wissenschaftlich überhaupt noch nicht klar, woran das genau liegt. Was man nur weiß ist, wenn wir einen völlig glatten Ball hätten, dann würde das viel häufiger passieren. Der völlig glatte Ball flattert in der Luft. Das liegt an den speziellen Eigenschaften der Oberfläche des Balles und das kann man auch erklären. Aber warum das jetzt ein Fußball tut, der eigentlich eine vernünftige, wie man sagt, Luftwiderstandskurve hat, das ist noch ungeklärt. Aber es gibt wenige Fälle, bei denen man sehen kann, ja, der Ball flattert wirklich und da muss es einen Grund für geben. Es kann sein, dass man sich das so vorstellen kann, dass die Luft sich sozusagen vor dem Ball staut und dann abwechselnd links und rechts am Ball dann vorbeigelassen wird. Und dieses Phänomen scheint nur bei einer speziellen Geschwindigkeit aufzutauchen. Das heißt, wenn Sie zu schnell schießen, haben Sie das Phänomen nicht. Wenn Sie zu langsam schießen, auch nicht. Und es scheint da eine Geschwindigkeit zu geben, bei der dieses Phänomen besonders stark auftritt. Und es kann sein, dass der eine oder andere Spieler diese Geschwindigkeit halt ein bisschen besser trifft. Aber dass ein Spieler gezielt einen Flatterball schießen kann, da bin ich nach wie vor nicht der Meinung, dass das geht. Der Druck im Ball, welche Rolle spielt der auf das überhaupt auf das Spiel mit dem Ball in verschiedener Hinsicht, natürlich auch auf die Flugeigenschaften, aber gibt es so diesen optimalen Druck aus der Sicht des Physikers? Also erstmal gibt es einen Druck, den die Spielregeln festlegen und im Ball haben wir ungefähr 0,8 Atmosphären Überdruck. So 0,8 bis eine Atmosphäre Überdruck hat man in dem Ball, das sagen die Regeln. Der Druck hat auf die Flugeigenschaften überhaupt keine also beeinflusst die Flugeigenschaften des Balles gar nicht. Ja, wenn der Ball erstmal in der Luft ist, ist es egal, was er für einen Luftdruck hat. Da kommt es ausschließlich auf die Masse des Balls an und auf seine Geschwindigkeit, wie seine Flugkurve aussieht. Was der Luftdruck aber beeinflusst, ist natürlich die elastischen Eigenschaften des Balles. Also zum Beispiel, wenn Sie den Ball runterfallen lassen, wie weit kommt er wieder hoch? Und ein Fußball darf, wenn Sie den aus 1 Meter Höhe fallen lassen, ungefähr so 30 Zentimeter noch hochkommen, so 20 bis 30 Zentimeter. Dann ist er optimal. Wenn er weiter hochkommen würde, dann würde er wie ein Flummi auf dem Spielfeld rumtanzen. Das heißt, dann wäre er nicht gut, um ihn gut zu kontrollieren. Und wenn er einfach liegen bleiben würde, wie zum Beispiel ein Ball aus Knetmasse, dann würde er auch nicht sozusagen ein flüssiges Spiel ermöglichen. Und deswegen bleibt man da sozusagen in der Mitte mit dem Wert. Und der Druck sorgt, und dieser Effekt sorgt dann natürlich auch dafür, wie schnell der Ball von meinem Fuß wieder wegspringt, wenn ich ihn schieße. Das heißt, die Geschwindigkeit, die ich dem Ball verpasse, wenn ich einen Schuss mache, die hängt natürlich davon ab, wie hoch der Luftdruck im Ball ist. Und je höher der Druck ist, desto elastischer, wie man in der Physik sagt, wird der Stoß des Fußes mit dem Ball und desto schneller kann der Ball geschossen werden. Bei Spitzenspielern sieht man immer mehr, auch bei diesen guten Mannschaften, dass sie nicht passen mit diesem, so wie es früher war, mit dem Innenriss, gemächlich passen, um genau zu sein, sondern die schießen die Bälle. Ist das einfach dem Tempo geschuldet oder bringt das einen Vorteil rein physikalisch? Es ist mit Sicherheit dem Tempo geschuldet. Trotzdem muss man sagen, Spitzenmannschaften heutzutage machen das ja ein bisschen anders. Spitzenmannschaften haben ja das sogenannte Kurzpassspiel etabliert. Also wenn sich die spanische Nationalmannschaft angucken, auch die deutsche Nationalmannschaft oder Vereinsmannschaften wie Barcelona und München, das ist ja nicht so, dass die einfach einen Angriff nach vorne bringen und dann schießen die mal aus 20 Metern drauf, sondern die versuchen durch viele, viele Pässe den Ball dicht ans Tor zu bringen und dann zum Torerfolg zu kommen. Und das liegt einfach daran, weil es im Fußball so ist, durch die großen Distanzen, die man da hat, hat man eine unwahrscheinlich große Streuung in den Schüssen. Also ich kann Ihnen mal ein Beispiel sagen, wenn Sie sich ausrechnen und Sie aus 16 Metern schießen und die Abschussgeschwindigkeiten um 1 km/h verändern und den Abschusswinkel nur um 1 Grad verändern, dann macht sich das in einer Streuung der Schusshöhe um 50 Zentimeter bemerkbar. Das ist natürlich viel, das ist ein halber Meter. Obwohl sie fast zweimal gleich geschossen haben. Das liegt an den 16 Metern, das liegt an dieser großen Distanz. Das heißt, die großen Distanzen im Fußball sind eine riesige Quelle des Zufalls, des zufälligen Spiels. Und natürlich wollen die Mannschaften, die besser sind als andere, die wollen möglichst wenig Zufall haben, weil sie ja besser sind und dann glauben, weil sie besser sind, können sie natürlich das Spiel auch häufiger gewinnen. Und das stimmt ja auch. Während die Mannschaften, die vielleicht unterlegen sind, die möchten natürlich möglichst viel Zufall haben, weil der Zufall ihnen auch eine Chance eröffnet, mal zu siegen. Und deswegen sind unterlegene Mannschaften in der Regel mit einer Taktik unterwegs, dass sie sagen, gut, immer wenn ich in 20 Meter oder so Entfernung mich befinde, dann hau gleich drauf, sagt der Trainer denen. Vielleicht geht ja mal einer rein. Ja? Und hätten dann gerne natürlich möglichst viele Flatterbälle und Wind und alles, was sonst noch im Fußball für Zufall zuständig ist, damit sie auch mal eine Chance haben. Aber das kann man sich merken, die guten Mannschaften wollen Zufall ausschalten, deswegen machen die kurze Pässe mit dem Ball. Die schlechten Mannschaften, die wollen möglichst viel Zufall haben, deswegen schießen die immer aus großen Distanzen drauf. Das war jetzt der Wahrscheinlichkeitsrechner in Ihnen. Ist das der, oder was ja, für ein Gebiet ist das jetzt? Das ist also die Berechnung, dass die Schusshöhe so stark streut, wenn sie nur ein bisschen was am Abschuss ändern. Das ist reine Physik. Da spielt wieder die Flugkurve des Balles eine Rolle. Das können Sie ganz normal ausrechnen mit den Methoden der Physik. Und den Schluss, den man danach zieht, das ist eigentlich ein logischer. Es ist eigentlich ein logischer Schluss, dass wenn Sie ein Spiel wie Fußball machen, in dem natürlich der Zufall eine sehr große Rolle spielt, in dem sogar eine objektiv schlechtere Mannschaft auch mal eine Chance hat zu gewinnen, wenn Sie also dieses Spiel spielen, dass Sie als schlechtere Mannschaft, als sagen wir mal, was weiß ich, Liechtenstein, ja, wenn die gegen Deutschland spielen, dann können die eigentlich nur auf den Zufall hoffen, dass sie mal ein Tor machen. Während die deutsche Nationalmannschaft natürlich den Zufall möglichst nicht haben will, weil sie sind ja besser, ja, sondern sie wollen sozusagen möglichst aufgrund ihres Besserseins den Ball ins Tor bringen, was ihnen ja auch theoretisch gelingen sollte. Ich meine, sonst wären sie ja nicht besser. So, das heißt, die deutsche Nationalmannschaft will den Zufall ausschalten, weil sie sich sicher ist, dass sie den Ball schon ins Tor bringt. Die Liechtensteiner Nationalmannschaft will den Zufall sozusagen möglichst groß werden lassen, damit sie überhaupt auch mal eine Chance hat, ein Tor zu erzielen. Und wenn man das so erkennt, dann folgt daraus, die eine Mannschaft muss versuchen, möglichst kurze Pässe zu spielen, weil das Sicherste ist, weil das den Zufall ausschaltet. Die andere Mannschaft muss versuchen, möglichst lange Pässe zu spielen und aus möglichst großen Distanzen zu schießen, weil das den Zufall möglichst maximiert. Und das hat zunächst nichts mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun. Das verstehe ich und teile ganz. Ich finde es nur immer ganz komisch, dass die Vertreter von Bayern München wie Uli Hoeneß oder auch der Herr Sammer das völlig ignorieren. Einerseits sind sie der Meinung, dass Bayern München einfach besser spielt und der Gegner soll nicht auf Zufall setzen, sondern soll einfach vor der Majestät sich niederknien und verlieren. Dass die dann die Frechheit besitzen, als schlechtere Mannschaft es noch mit Zufall zu versuchen. Vor kurzem hat das der Herr Sammer wieder gesagt, ist einfach eine Beleidigung, findet er. Also das, ja, sind Sie Bayern-Fan? Nein, ich bin kein Bayern-Fan, aber nein, es ist etwas anderes. Sie haben das jetzt ja in Deutschland auch wieder gesehen beim Pokalfinale. Und wir werden das bei der WM auch sehen. Die guten Mannschaften möchten natürlich den Zufall ausschalten, das hatten wir schon. Deswegen möchten die guten Mannschaften die Torlinientechnologie haben. Weil eine Schiedsrichterfehlentscheidung ist auch eine Quelle des Zufalls. Und natürlich möchten die guten Mannschaften diese Quelle des Zufalls nicht haben. Nun war es in Deutschland so, dass bei Bayern München gegen Borussia Dortmund zwar der Zufall mal oder die Fehlentscheidung mal für die Münchner gewirkt hat. Das ist so gewesen. Das kann dann auch mal passieren. Aber im Durchschnitt ist es so, dass auch die Fehlentscheidung des Schiedsrichters natürlich einer schlechteren Mannschaft überhaupt erstmal ermöglicht zu gewinnen. Ja? Die Besseren sind ja sowieso besser, aber auch die Schlechtere hat nur durch eine Fehlentscheidung, vielleicht mal durch ein falsch gegebenes Tor oder durch eine Abseitsstellung, die man nicht gesehen hat, hat die schlechtere Mannschaft die Chance, auch mal zu gewinnen. Auch mal natürlich, nicht immer zu gewinnen, sondern auch mal zu gewinnen. Und natürlich möchten auch hier wieder die guten Mannschaften möglichst den Zufall ausschalten. Deswegen sind die Guten für Torlinientechnologie. In der Fußball-Bundesliga können Sie das übrigens ziemlich deutlich sehen. Da ist die Abstimmung in Deutschland ausgegangen, ich glaube 9-9. 9 Mannschaften waren für die Torlinientechnologie, 9 dagegen. Und ich glaube, die 9, die dafür waren, waren Dortmund, Bayern, Leverkusen, Schalke. Also fast alle, die oben stehen. Ach gut, es war auch Braunschweig dafür, aber ich glaube, die haben es nicht verstanden. Und die anderen 9, die dagegen waren, waren im Wesentlichen die Mannschaften, die unten standen. Die haben dann zwar vorgeschoben, das kostet alles angeblich zu viel Geld, aber ich glaube, die wussten ganz genau, Leute, wenn wir den Zufall auch noch wegnehmen, dann wird's ja irgendwann mal ganz langweilig, dann gewinnen die Bayern nur noch. Jetzt gibt's noch etwas, was auch immer wieder durch die Medien geistert oder auch alle Sportreporter sagen, dass wenn's regnet, dann aufpassen, der Ball wird schneller. Das ist ein berühmter Mythos. Ich habe das ehrlich gesagt lange nicht mehr im Fernsehen gehört. Ich sagte Ihnen ja, ich bin zwar kein aktiver Fußballspieler, aber ich bin ganz großer Fußballfan. Ich gucke unwahrscheinlich viel Fußball im Fernsehen. Und in der Tat habe ich das von Reportern mehr so in den 70ern, 80ern, auch noch Anfang der 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gehört. Dieser Mythos, das gesagt wurde, dieser Ball, der auf dem Rasen dann auch aufprallt, ja, dass dieser Ball dann schneller geworden ist. Da sagt der Physiker zunächst, wie soll das denn gehen? Der Ball müsste ja dann Energie aufgenommen haben. Und es gibt in der Physik das sogenannte Prinzip der Energieerhaltung, dass Energie nicht aus dem Nichts kommen kann. Für die Beobachtung gibt es 3 Erklärungen. Erstens, sie stimmt nicht. Sie kann vielleicht einfach nicht stimmen. Ja, dass der Reporter einfach irgendwie Unsinn erzählt hat, das kann ja mal vorkommen. Die zweite Beobachtung ist, es gibt einen Spezialfall, in dem das sehr wohl passieren kann, wenn der Ball vorher sehr stark rotiert hat, bevor er auf der Erde aufsetzt. Wenn er sehr stark rotiert hat, dann kann die Rotation abnehmen und dafür die Geschwindigkeit zunehmen. Das ist möglich, das habe ich auch mal ausgerechnet. Der Ball müsste aber vorher sehr, sehr stark rotiert haben. Ich glaube, 30 Umdrehungen pro Sekunde müsste er vorher haben. Das kommt im Fußball so gut wie nie vor. Und die dritte Möglichkeit, und die scheint ein bisschen der Erklärung am nächsten zu kommen, ist, wenn ein Ball auf dem Rasen aufprallt und wenn jetzt alles ideal wäre, der Ball würde ideal prallen, die Unterlage würde den Ball auch ideal abprallen lassen, dann wäre, wie man es vielleicht auch aus dem Billard kennt, der Einfallswinkel, unter dem der Ball auf den Rasen aufprallt, gleich dem Ausfallswinkel. Das wäre im idealen Fall so, das hat man vielleicht schon mal gehört. Wenn die Unterlage aber nicht ideal ist, zum Beispiel wenn sie nass ist und der Ball ist auch nicht ganz ideal, dann ist es so, dass der Abprallwinkel flacher ist als der Einfallswinkel. Das heißt, der Ball, der zunächst unter einem bestimmten Winkel auf den Rasen aufprallt, prallt in einem deutlich flacheren Winkel ab. Und das kann dann so aussehen, weil der Ball dann dichter an der Grasoberfläche ist, dass der Ball sich sozusagen, das sieht dann so aus, in Wirklichkeit tut er das nicht, aber das sieht halt, vermittelt dann den Eindruck, als ob der Ball sich schneller bewegt, weil er sich einfach dichter an der Oberfläche bewegt und unser Auge dadurch getäuscht wird. Ich glaube, dieser Effekt, das meinen die Fußballreporter, wenn sie das sagen. Und der tritt übrigens ganz besonders häufig auf, wenn der Rasen nass ist, weil dann dieser Effekt, dieser Abprallwinkel besonders klein wird. Das habe ich übrigens auch ausgerechnet, das können Sie natürlich ausrechnen, wie der Abprallwinkel abhängt vom Einfallswinkel. Da spielt dann sowas wie der Reibungskoeffizient mit der Unterlage eine Rolle und da können Sie genau dieses Verhalten simulieren. Und ich vermute, das ist das, was die Reporter sozusagen so ein bisschen in die Irre führt. Aber ist das jetzt nicht, wenn ich jetzt aus der Perspektive des Spielers, zu dem der Ball kommt, ja, Wenn ich jetzt nenne, ein Spieler schießt einen Ball, der Ball prallt auf dem Rasen auf, er prallt auf dem normalen stumpfen Rasen auf und ich bleibe stehen als Spieler, zu dem er kommen soll, dann ist ja, wenn die Abflugkurve, wenn die niedriger, also tiefer ist, dann ist ja der Weg kürzer. Das heißt, dann kommt er subjektiv doch wesentlich schneller, weil der Ball ja durch das, dass er flacher ist. Jetzt müssen wir den physikalischen Begriff von dem gefühlten Begriff trennen. Also wenn Sie sagen, er kommt schneller, dann meinen Sie aus physikalischer Sicht damit, seine Geschwindigkeit hat sich erhöht. Seine Geschwindigkeit kann sich nicht erhöht haben. Aber Sie meinen jetzt, seine Zeit, also die Zeit, in der man den Ball eigentlich erwartet hätte, die ist kürzer, als man vorher gedacht hatte. Da haben Sie recht. Ja, aber seine Geschwindigkeit kann sich nicht erhöht haben. Ja, ja, das habe ich das falsche Wort verwendet, aber was ich gemeint habe, war schon das, dieses subjektive Dings, zu mir kommt er ja jetzt schneller, ja. Viel schlimmer ist eben, dass er auch unerwartet kommt, weil wir Menschen sind eigentlich darauf gepolt, dass wir sagen, der Ball prallt in einem Winkel, sagen wir mal von 10 Grad auf den Rasen und wir erwarten ihn eigentlich auch, dass er in 10 Grad abprallt. Aber der Winkel kann viel kleiner sein und da haben Sie auch schon im Fußball ganz tragische Szenen gesehen. Ich glaube, das entscheidende Spiel von England gegen Kroatien bei der letzten Fußball-Europameisterschaftsqualifikation, bei der sich ja England, bei der letzten waren sie dabei, aber bei der vorletzten Europameisterschaft war England nicht dabei. Da war das so, dass der englische Torhüter das entscheidende Tor genau deswegen kassiert hat. Der wollte den Ball einfach aufnehmen, der vor ihm aufgeprallt ist. Und dann war allerdings der Abprallwinkel so komisch, dass er ihm aus der Hand geglitten ist und ins Tor gegangen ist. Also Sie sehen manchmal solche Szenen, da können die Torhüter eigentlich gar nichts dafür, weil die haben meistens mit solchen Bällen zu tun. Gerade wenn es regnet, gerade wenn die Unterlage sich verändert hat, dann kann der Ball in ganz komischen Winkeln abspringen und den Torhüter insbesondere sehr, sehr alt aussehen lassen. Gibt es noch physikalische Erklärungen dazu? Jetzt ist der Druck nach den Regeln 0,8 bar bis 1 bar, aber wenn er jetzt weniger ist, also 0,6, würde dann der Ball nicht so viel Druck, ich weiß, wahrscheinlich der falsche Ausdruck, aber nicht so viel Abprallgeschwindigkeit aufnehmen. Ist völlig richtig, insbesondere die Schüsse würden langsamer werden, weil sie würden die sozusagen Energie des Fußes nicht so gut übertragen können in die Energie des Balles, also als sozusagen Bewegungsenergie des Balles. Das geht, je besser der Ball aufgepumpt ist, desto elastischer, wie man in der Physik sagt, der Ball ist. Und das hängt direkt vom Aufpumpen ab. Und natürlich auch diese Abprallwinkel würden noch komplizierter werden. Irgendwann wird es auch wieder einfach, wenn der Ball wie so eine Kugel aus Knetgummi ist, dann prallt er ja gar nicht mehr ab. Aber auch die Abprallwinkel mit einem Ball, der nicht voll aufgepumpt sind dann überhaupt nicht mehr vorhersagbar. Und das macht das Spiel dann auch wirklich sehr unschön. Und wenn er weit über das Erlaubte aufgepumpt ist, würden das dann... Das macht eigentlich fast nichts aus. Also weil das bisschen, was sie dann noch pumpen können, sorgt eigentlich nicht mehr groß dafür, dass sozusagen die Elastizität noch mehr zunimmt und dass die Schüsse noch schneller werden würden. Also da können sie nicht mehr viel erzielen. Also ein Bar Überdruck ist schon oder eine Atmosphäre Überdruck ist schon sowas, was eigentlich im Prinzip die elastischen Eigenschaften des Balles komplett definiert. Sie haben ganz am Anfang vom Lederball gesprochen, der fast doppelt so schwer werden konnte. Aber grundsätzlich ist das vielleicht auch eine Erklärung, dass damalige Spielgerät, wenn man historische Filme sieht von Fußballmannschaften, wenn man 1954 sieht, dann sagen alle, mein Gott, das war so langsam, der Ball ist so lange durch die Gegend geflogen. Ist das die Aufnahmetechnik oder ist das auch das Spielgerät? Es ist weder meiner Meinung nach die Aufnahmetechnik noch das Spielgerät, es sind die Spieler selber. Also man muss einfach sagen, die Athletik des Fußballs ist nicht durch den Ball zustande gekommen, sondern durch die Spieler. Die laufen heute einfach mehr. Das sehen sie auch. Also wenn sie mal live in so einem Stadion sind, dann sehen sie eben, dass sich nicht nur die Spieler bewegen, die gerade am Ball sind oder in der Nähe des Balles sind, sondern dass sich alle bewegen. Da bewegen sich alle, die verschieben alle auf dem ganzen Platz, machen, wie man in der Fußballer-Fachsprache ja so schön sagt, die Räume eng. Und das bedeutet einfach, dass alle müssen seinen Zahn zulegen, um da überhaupt noch den Ball nach vorne zu bringen. Und noch in den 70er Jahren war das ja ganz anders. Wenn Sie sich an Ausschnitte aus der WM 74 oder 78 erinnern, da trabt dann so ein Mittelfeldspieler durch das Mittelfeld und Sie sehen richtig, wie alle ehrfürchtig um ihn herumstehen und dann guckt er zweimal, dreimal, wo ist denn ein Spieler gerade am Laufen und dann schießt er dahin. Das ist in der heutigen Zeit ja ganz anders. Heute laufen die alle, als ob sie irgendwie, als ob man die vorher aufgezogen hat. So laufen die eigentlich alle. Und das macht das Spiel schneller. Der Ball nicht so sehr. Dass der Ball heute auch noch etwas elastischer ist, das liegt daran, weil das mit dem Plastik man einfach viel besser hinbekommt als früher mit dem Lederball. Das ist schon so, aber der Unterschied liegt in den Spielern, gar nicht so sehr im Ball. Da gebe ich Ihnen natürlich vollkommen recht und das teile ich. Ich stelle die Frage vielleicht ein bisschen anders. Würde der Cristiano Ronaldo seine berühmten Freistöße auch mit einem Lederball aus dem Jahr 1954 schießen können? Die kann er auch mit diesem Ball schießen, wenn er nicht nass ist. Wenn er nass ist, ist es was anderes, weil dann ist er wirklich doppelt so schwer. Also dann kann er es nicht. Ne? Also wir gehen jetzt von einem trockenen Rasen aus und von einem trockenen Ball. Das sozusagen, um das zu vergleichen. Bei Feuchtigkeit waren die Bälle früher ganz anders. Dann sind auch sofort die Flugeigenschaften sowas von anders. Das muss früher schlimm gewesen sein. Aber bei trocken, also früher hätte man wahrscheinlich bei Regen, hätte man eigentlich gleich sagen müssen, ihr dürft gar nicht mehr weiterspielen. Aber gehen wir mal von trockenen Bällen aus, dann wäre es nicht viel anders. Das muss man schon sagen. Also er müsste eigentlich einen 450 Gramm schweren Ball auch halbwegs so schießen können, wie er das heute mit den ganz tollen Bällen kann. Das muss man sagen. Heute hat man sogar eigentlich die Flugkurven sogar noch optimiert. Also man hat die Bälle, die werden im Windkanal optimiert und es wird eigentlich möglichst versucht zu vermeiden, dass der Ball flattert, wie man so schön sagt. Ja, das heißt also, da steckt eine Menge doch Physik und auch Know-how drin in diesen Untersuchungen in den Windkanälen. Ist auch übrigens auch alles geheim. Versuchen Sie mal eine Luftwiderstandskurve von einem Fußball von Adidas zu bekommen. Mir ist es bisher nicht gelungen. Einfach weil da sozusagen die Coca-Cola-Formel des Fußballs drinsteckt. Und da hat man die Oberflächen so optimiert, dass diese Bälle so gut wie nicht mehr flattern. Und das hat man früher nicht gemacht. Da hat man einfach die Bälle geschnürt und dann gesagt, gut, das ist jetzt ein Ball und jetzt schießt mal. Das heißt, mit einem Ball von 1954 oder 58 hätte Ronaldo sogar viel mehr Möglichkeiten, seine technische Überlegenheit auszuspielen. Ich nehme an, es ist schon in der Beantwortung drinnen, die Sie gegeben haben, diesen Streueffekt, wenn man den Ball nur ein bisschen anders aus 16 Metern Entfernung aufs Tor schießt. Aber man sieht bei Freistoßschützen immer wieder, da machen sie einen Kunstschuss, schießen an die Latte oder ins Kreuzeck und dreimal vorher haben sie es aus Sicht des Zuschauers genauso probiert. Schießen 5 Meter drüber, schießen in die Mauer. Ja. Der Ball geht so, wo dann alle sagen, mein Gott, der soll aufhören, es soll ein anderer schießen. Braucht ein Fußballer diesen Streueffekt, dass er, muss er 5-mal und auch mit diesen ganzen Fehlversuchen, damit er seinen Kunstschuss anbringt? Er muss sogar noch länger. Also diese Streuung, die ist wirklich berechnet, das kann man sich relativ einfach ausrechnen. Also ich kann immer sagen, wie einfach, das berechne ich mit meinen Studenten hier im ersten Semester, wie diese Streuung zustande kommt. Gegen die können sie gar nichts machen. Und wenn sie diese Streuung haben, wenn sie also aus 16 Metern, wenn sie nur 1 Grad den Winkel verändern und nur um 1 Kilometer pro Stunde die Geschwindigkeit verändern, dann auf 16 Metern eine Streuung von 50 Zentimetern haben. Und sie müssen bedenken, die Latte hat zum Beispiel nur einen Durchmesser von 12 Zentimetern. Dann sehen Sie daraus, es ist gar nicht möglich, mehrere Male zum Beispiel hintereinander aus 16 Metern die Latte zu treffen. Es hat mal im Jahr 2005, ich glaube, einen Werbespot gegeben eines berühmten Sportartikelherstellers, ja. Und da hat der damalig beste Fußballer der Welt, Ronaldinho, 4-mal hintereinander aus 16 Metern die Latte getroffen. Und dieser Sportartikelhersteller hat gesagt, das liegt daran, weil er die neuesten Schuhe dieser Firma trägt. Und diese Werbung musste nach 2 Wochen zurückgezogen werden, weil da musste nicht erst ich kommen und das ausrechnen. Ich habe das ausgerechnet natürlich, weil man nachweisen konnte, das kann gar nicht gehen. Das muss am Computer ein Trick gewesen sein. Das war zwar ein sehr guter Trick und die Firma, um die es geht, die musste dann auch diesen Werbespot übrigens zurückziehen, weil es geht nicht. Sie können eigentlich nicht oder es ist hochgradig unwahrscheinlich, dass sie überhaupt nur 2-mal hintereinander aus 16 Metern die Latte treffen. Das heißt, wenn Sie mal mit einem Fußballprofi eine Wette machen und der Fußballprofi sagt Ihnen, ich schieße hier aus 16 Metern eine Cola-Dose von der Latte, wetten Sie dagegen. Wenn der Glück hat, trifft er natürlich, dann haben Sie Pech gehabt. Aber es ist äußerst unwahrscheinlich, dass der das schafft. Und denn wenn er es schaffen würde, muss man ihn ja fragen, warum macht das nicht immer? Warum schießt er nicht immer genau in den Winkel? Weil es nicht möglich ist. Ja. Und natürlich muss man da vorher ein bisschen probieren. Im Training robbt man sich da sozusagen ein bisschen dran, dass man halt ein bisschen seinen Abschusswinkel verändert, bis man es dann trifft. Aber das kann auch kein Profi. Ich kann Ihnen mal sagen, was der Unterschied zwischen einem Profi und mir ist. Also wenn ich jetzt 100 Mal aus 16 Metern Entfernung versuche, die Latte zu treffen, eines Tores, dann treffe ich vielleicht einmal. Ja? Ein Profi oder Ronaldo zum Beispiel, der würde vielleicht 20 Mal treffen. Ja, das ist ja auch logisch. Der ist viel besser als ich. Ja? Aber die wesentliche Message ist, er schießt auch 80 Mal daneben. Ja? Also, dass er besser ist als ich, heißt nur, er trifft ein bisschen häufiger die Latte. Aber beide, sowohl Ronaldo als auch ich, die Mehrzahl, die überwiegende Mehrzahl unserer Schüsse geht daneben. So hat man besser und schlechter zu verstehen. Herzlichen Dank. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe, was zum Thema Ball noch ganz wichtig ist? Und so? Was könnte man zum Thema Ball noch sagen? Nö, wir haben Flatterbälle besprochen, wir haben Magnus-Effekt besprochen. Die Flugkurve insgesamt, das fand ich gut, dass wir das hatten. Das Wasser. Das Wasser ist ein ganz wichtiger Effekt, wie gesagt. Also früher müssen die Verteidiger einen Eisenschädel gehabt haben. Na, ich kenne das noch. Ich habe so einen Lederball gehabt und ich habe jedes Mal einen totalen Brummschädel gehabt, wenn ich geköpfelt habe und habe es vermieden natürlich. Ja, also im Regen muss das nicht angenehm gewesen sein. Und also es ist auch übrigens, also wenn die Leute sagen, Köpfen, ja, da bleiben keine Schäden nach, ist es nicht ganz wahr. Also wenn Sie einen Kopfball machen, wirkt auf Ihren Kopf. Achso, das können wir gerne noch besprechen, ja, weil das hat was mit dem Druck im Ball zu tun. Okay. Kopfball, ja. Also der Druck im Ball spielt übrigens beim Kopfball auch noch eine Rolle. Man kann sich das jetzt wieder ausrechnen, dass wenn Sie einen Kopfball machen, dann wirkt auf Ihren Kopf eine Kraft von 3000 Newton. Nee, sogar von 4000 Newton, entschuldigen Sie, von 4000 Newton. Was sind 4000 Newton? 4000 Newton entspricht einem Gewicht von 400 Kilogramm. Also das heißt, wenn Sie einen Kopfball machen, ist es so, als wenn Sie 20 Cola-Kisten köpfen. Ja, das liegt jetzt allerdings, und da würde man ja sagen, 20 Cola-Kisten, das wäre ja ungesund. Ja, beim Kopfball haben Sie das Glück, dass der Ball nur eine Hundertstel Sekunde Kontakt mit Ihrem Kopf hat. Und die Menschen sind darauf ausgelegt, kurzzeitig große Kräfte auszuhalten. Das kann man. Eine Hundertstel Sekunde, das geht. Bei einer Cola-Kiste würde die Kraft länger auf Sie einwirken und deswegen tut eine Cola-Kiste weh. Aber ich kann Ihnen ein anderes Beispiel sagen. Wenn Klitschko boxt, dann sind das auch 4000 Newton, die der in seiner Faust hat. Und das sorgt ja für größere Verletzungen. Und das liegt einfach daran, weil auch da die Kontaktzeit mit seinem Gegner länger ist. Aber eins ist auch klar. Diese 4000 Newton bedeuten, wenn Sie ganz häufig köpfen, also förderlich für die Gesundheit, können viele Kopfbälle auch nicht sein. Und wie gesagt, das hat dann auch noch wieder was mit dem Druck im Ball natürlich zu tun. Wenn der Druck nicht ganz so groß ist, dann ist die Kraft wieder nicht ganz so groß, die auf Ihren Kopf ausgeübt wird. Das wäre dann wieder ein bisschen besser für den Kopfball, aber auch nicht viel besser. Also unter 3000 Newton ist die Kraft, die auf Ihren Kopf einwirkt, bei einem Kopfball nicht zu bringen. Und 3000 Newton sind immer noch anderthalb Cola-Kisten. Ja, das war die physikalische Soiree mit leichten Übersteuerungsdefekten im Ton. Das war, weil wir hier ein File konvertiert haben aus einem System heraus und irgendetwas da ein bisschen zu scharf eingestellt war. Aber es ist, glaube ich, halbwegs gegangen. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Alois Schörkhuber, mein Kollege vom Österreichischen Rundfunk, von Ö1, der für die Sendung Moment am Sonntag dieses Gespräch über die Physik des Fußballs mit Metin Tolan geführt hat. Er ist Professor für experimentelle Physik an der Technischen Universität Dortmund. Auch ihm vielen Dank. Ja, und ich verabschiede mich. Lothar Bodingbauer schickt viele Grüße aus Wien.